Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 11. Mai 93. Es ist mir bange vor der zu strengen Revision deiner Gedichte. Du hast deine Manier geändert. Vieles muss dir jetzt missfallen, was die Spur einer jugendlichen Wildheit trägt, was aber vielleicht gerade für den Geist einiger in ihrer Art sehr schätzbaren Arbeiten passend ist. Verstöße gegen Sprache und Versifikation brauchst du nicht zu dulden, aber schon gegen eine gewisse Üppigkeit der Bilder wollte ich um Nachsicht bitten. Ich weiß, dass sie der reifere Geschmack nicht verträgt, aber die Jahrzahl über jedem Gedichte ist zu deiner Rechtfertigung hinreichend. Ungleichheiten des Tons, die vielleicht hier und da aus Nachlässigkeit entstanden sind, nehme ich nicht in Schutz, aber für den Gedanken wünschte ich die Forderungen der Wahrheit nicht zu streng. Wenn er aus dem Charakter und der Situation des Redenden entspringt, wenn er in sich selbst keinen Widerspruch enthält, wenn er auch nur bei einem höheren Schwunge der Fantasie verständlich ist, so wäre es unverantwortlich, ihn aufzuopfern. Manche Gedichte haben einen Radikalfehler in der Anlage des Ganzen, entschädigen aber durch die Vorzüge der einzelnen Teile. Dies scheint mir jetzt der Fall bei den Künstlern zu sein. Dies Werk ist nicht poetisch, sondern philosophisch gedacht. Derselbe Stoff sollte vielleicht erst, noch ehe er dargestellt werden konnte, in einen dichterischen Nahrungssaft verwandelt werden. Nur der subjektive Totaleindruck aller dieser Ideen war, deucht mich, der eigentliche Stoff für die Kunst. Eine solche Abänderung aber würde dich mehr Zeit kosten als ein neues Gedicht, bei dem du und das Publikum doch allemal mehr gewinnst. Leider hab ich deine Anthologie nicht mehr. Mein letztes Exemplar hat Huber auf kurze Zeit von mir verlangt und ich habe es nicht wieder bekommen. Um ein anderes zu bekommen, habe ich schon allerwärts aufgestellt, aber ohne Erfolg. Ich kann also leicht ein Gedicht vergessen, das du aufnehmen willst. Bei folgenden 17 würde ich gar keinen Zweifel haben. Künstler, Götter Griechenlands, Freude, Resignation, Freigeisterei der Leidenschaft, an deinem Geburtstage, Freundschaft, Vorwurf an Laura, Fantasie an L, Laura am Klavier, Geheimnis der Reminiszenz, Hymne an die Liebe, Brutus und Cäsar, die Parzen, meine Blumen, Elegie am Grabe eines Jünglings, die gelehrte Frau. Zu deinem Heureka in der Schönheitstheorie wünsche ich von Herzen Glück. Ich glaube auch von Weitem ein Licht schimmern zu sehen, aber noch habe ich mich ihm nicht nähern können. Teile mir nur bald mit, was du gefunden hast. Für Musik weiß ich außer Rousseaus Diktionär nur etwa Burneys Geschichte der Musik vorzuschlagen. Etwas Brauchbares über die Musik der Alten wirst du vielleicht da finden. Die Herzogin ist noch hier und kostet mich manche Stunde. Sie dankt dir schönstens für dein Andenken und empfiehlt sich ihm ferner. Dora lässt nebst herzlichem Gruße dich bitten, deinem Lottchen zu sagen, dass das für den Herrn von Gleichen bestellte Logis in der großen Frauengasse beim Schwertfeger 3 Treppen hoch, Nummer 399 zu finden ist und dass man es auch über den Monat zu einzelnen Wochen vermieten wird. Lebe wohl und genieße ungestört der schönen Jahreszeit. Dein Körner.